ins Gefecht. Deutscher Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stark, auf ins Gefecht. Deutscher Soldat, kämpfe für dein Recht. Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stark, auf ins Gefecht. Deutscher Soldat, kämpfe für dein Recht. Du wirst verfolgt für ein Verbrechen, für die Liebe zu deinem Land. Der Staat will dich hinter Gitter. Sei stolz, sei stark, auf ins Gefecht. Deutscher Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stark, auf ins Gefecht.